Dies sind unsere Schlagzeilen. Flüchtlinge verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt, PKW rammt Fahrbahnbegrenzung und Rodewald gelingt Remis in Haßbergen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie am Mikrofon Philipp Moritz. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Blauwege-Umwelt- und Kulturausschusses Rohrsen statt. Sie beginnt um 17 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses Rohrsen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Ergänzung der Spielgeräte an den Spielplätzen Kreuzkamp und Alma-Rogge-Weg. Bei Bedarf wird eine Einwohnerfragestunde stattfinden. Die Gruppe Flüchtlinge helfen Flüchtlingen war am Wochenende mit einem Stand auf dem Nienburger Weihnachtsmarkt vertreten. Verkauft wurden kulinarische Spezialitäten. Am nächsten Adventswochenende ist die Gruppe erneut auf dem Weihnachtsmarkt. Der Erlös ist dem guten Zweck bestimmt, weiß Gruppensprecher Kari Miraki. Also wir verkaufen orientalische Spezialitäten, vor allem arabische Spezialitäten. Lahmbajin zum Beispiel, belegte Pizza mit Käse, mit Thymian, gefüllte Spinattaschen und es lief gut. Und das Geld, den wir dann annehmen, das sehen wir dann die Stadt Nienburg in die Hand geben. Und danach gucken wir, welche Projekte wir mit dieses Geld unterstützen können. Es kann sein, dass in Richtung Kitas geht oder Seniorenheim oder irgendeine soziale Einrichtung. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 22 Uhr. Ein Auto ist vermutlich wegen der rutschigen Fahrbahn am Famila-Kreisel mit einer Fahrbahnbegrenzung kollidiert. Dabei kam es zu einem technischen Defekt am Fahrzeug. Der Fahrer steuerte sein Auto noch auf einen Firmenparkplatz, verlor dabei aber Mengen an Betriebsstoffen, die sich über die komplette Fahrbahn verteilten. Die Feuerwehr streute die Betriebsstoffe ab. Mit der Aufnahme des Bindemittels wurde eine Spezialfirma beauftragt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußballkreisliga wurde am Wochenende lediglich eins der angesetzten 7 Nachholspiele ausgetragen. Grund hierfür war das schlechte Wetter und die dadurch bedingten Platzverhältnisse. Gespielt wurde in Haßbergen. Hier endete die Partie zwischen dem SCH und den Gästen aus Rodewald 2:2 unentschieden. Die Hausherren konnten früh durch Mirko Grünert in Führung gehen, kassierten aber umgehend den 1:1 Ausgleich durch Rodewalds Jörn Meyer. In der 48. schoss Großhimmlinghaus die Gäste sogar in Führung. Erst in der 88. Minute konnte Haßbergen in Person von Michael Bultmann per Strafstoß den 2:2 Ausgleich erzielen. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.